Wer bin ich, dass du denkst, du hast ein Recht auf meine Zeit? Kudamecke bleibt treu, Scheinwerferkegel auf uns zwei. Auf der Suche nach der S-Bahn, nachts um 2:30. Morgen früh um 6 Uhr aufstehen, aber dann doch noch billig Wein. Um 5 dann in Busrichtung abgefuckt sein, Dusche, Putzzähne und Aspirin rein. Haare nach hinten, die Stimme ist tief, ich war noch nie verliebt. Schon wieder eine Nacht lang ohne Schlaf. Der Kopf lehnt am verdreckten Fenster einer Bar. Ich war noch nie verliebt. Ich war noch nie verliebt. Der letzte Schluck vom Wein, die Kippe an der Bar. Und der allerletzte Kuss, aber keine Ahnung. Etwas fehlte, verloren letzte Nacht zwischen lebendig sein und Leere. West End und Hermannplatz, Augen brennen böse, das Gesicht ist blass und ich will trotzdem mehr. Und all meine Träume und Wünsche und Sorgen, Messer rein, besser vergessen bis morgen. Haare nach hinten, die Stimme ist tief, ich war noch nie verliebt. Schon wieder eine Nacht lang ohne Schlaf. Der Kopf lehnt am verdreckten Fenster einer Bar. Ich war noch nie verliebt.